Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo und hier willkommen an der 78. Folge, diesmal ein bisschen peppiger mit Martin. Das hat Dieter Thomas Heck Qualitäten. So, bitte nicht ja, mehr nicht anrufen. Ganz, ich darf mich nicht. Zum dritten Mal dabei, bitte nicht mehr anrufen. Ja. Genau, heute zu zweit. Heute zu zweit. Und aber super kompetent und peppig. Zur Abwechslung. Ja. Heute geht es richtig gleich zur Sache. Wir haben eine Woche Tiny Wings hinter uns. Haben wir. Um die Recap. Da habe ich den Rat dazu übrigens, weil ich habe irgendwie wieder Tiny Birds gesagt. Oh. Ja. Ah. Ja. Okay. Also, wie sähe das wohl aus? Naja, also wir hatten ja eine Zeit lang hier im Büro auch das geflügelte Wort der Happy Birds. So als Die Happy Birds? Bezeichnung Happy. Für Tiny Wings. Weil? Ja, Angry Birds und Happy Birds. Ja. Verstehe. Aber Tiny Wings kam vor Angry Birds, oder? Ich glaube, Angry Birds kam vor Tiny Wings. Ah ja, okay. Das war mir nicht ganz klar. Was wir letzte Woche nicht aufgeklärt haben, waren die Sonnenblumen, wie man die, was die machen. Ja, stimmt. Die sind so kleine Trampoline und ich habe mehr oder weniger herausgefunden, du kannst sie nur aktivieren, wenn du in dem Augenblick drückst, wenn du da dran vorbeifliegst oder so. Das ist nicht richtig. Also du kannst auch direkt auf der Sonnenblume landen und dann ist es auch trampolinig. Okay, gut. Aber anscheinend musst du dich nach unten bewegen, irgendwie kräftiger. Und wenn du flach die anfliegst, dann glaube ich, bist du schneller, als wenn du von oben kommst. Okay. Das ist so gefühlt. Naja, also es hat also Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und Vorwärtsbeschleunigung dementsprechend. Ja. Ja. Ja. Jedenfalls. Wie das halt so ist bei Tiny Wings. Ja, und kleiner Spoiler-Tipp zum Wasser. Da lohnt es sich mit gedrücktem Finger hineinzutauchen, wenn man das unbedingt machen möchte. Verstehe. Jetzt kommen hier die Tiny Wings Pro-Tipps. Ja, nee, aber wir hatten viel Spaß mit Tiny Wings. Auch viel gespielt. Und ja, also ich habe auch viel auf dem iPhone wieder gespielt. Du hast ja gesagt, du hast das alte wieder ausgepackt, was ich ganz lustig finde, weil der Reflex kommt natürlich auch. Ich habe die neuen Modi ausprobiert und ich finde es schön, weil es zwei Varianten sind, die sich wirklich ganz gut ergänzen und unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ja, aber diese ganze Sonnenblumen-Wasser-Geschichte natürlich nur für den Race-Modus quasi. Genau. Und ich hatte ja nicht offiziell. Die Namen sind nicht unbedingt ganz so. Und ich habe auch schon Rechtschreibfehler gefunden in der deutschen Lokalisation. Und gestern ist mir was sehr Schönes passiert. Da sind plötzlich die Hügel abgehauen. Und ich bin durch die endlose Weite geflogen mit meinem einsamen Vogel. Flight School heißt es übrigens, sehe ich hier gerade. Flugschule. Ja, genau. Und ich habe den Screenshot auch gesehen. Also da hast du wirklich so, der Hügel hört einfach auf und dann das Nichts. Ja, du musst glauben. Also vielleicht war das ein kleiner Insider-Joke in Bezug auf Sword and Sorcery. Mhm. Da gibt es ja auch so eine Stelle. Ja. Da ist ja wieder ein Insider-Joke ist auf Indiana Jones and the Last Crusade. Stimmt. Ja, richtig. Genau. Ja. Da muss man ja auch einfach nach vorn latschen und glauben. A Leap of Faith. Ach ja, als Indiana Jones noch Spaß gemacht hat. Ja, ja. Das waren noch Zeiten. Genau, und ich denke, das war unsere Recap. Unser Recap. Starten wir doch gleich in die umfangreichen News diese Woche. Du musst nicht so ausführlich darauf hinweisen, dass wir wenig Themen haben die Woche. Also die saure Gurkenzeit hat offiziell begonnen. Übrigens für unsere deutschlandweiten Hörer, hier in München war der Sommer gar nicht so scheiße. Nee. Also es hat sich trotzdem noch wie Sommer angefühlt. Weil ich höre die ganze Zeit, es gibt keinen Sommer und sogar die... Ja, also alle. War der Sommer ist natürlich auch schön, weil... Bis jetzt. Ist jetzt, ja. Wir haben jetzt einen Monat Sommer immer. Fast. Ja, und das hat sich auch so angefühlt zu großen Teilen. Also wir können zufrieden sein. Vielleicht hat es was mit dem Länderfinanzausgleich zu tun. Wahrscheinlich. Das ist der Ländersonnenschein. Seehofer hält das gute Wetter zurück. wir importieren das gute Wetter aus Österreich? Nee. Was anderes. Nee, lassen wir das an dieser Stelle und kommen zu den harten Tech-News. Yahoo hat einen neuen CEO. Oder eine neue CEO, um genau zu sein. Ja, und immer wenn du Yahoo News aufschreibst, dann fragst du dich, kommt bei mir das Bedürfnis, was machen die eigentlich und was soll das alles? Und jetzt war ich heute mal wieder auf der Yahoo-Seite, die kommt mir so vor wie so eine billige alles reingestopft Werbeseite. Ja. Mit so einer Buttonleiste links, wo verschiedene Services sind. Mhm. Ich meine, Google hat da natürlich einen besonderen eigenen Stil auch etabliert mit diesem ganz schlichten. Ja. Was halt zeigt, ich bin ein Service und hier gibt's jetzt News und Blog und was weiß ich, Documents, was ja dann auch solche Seiten wie Twitter aufgegriffen haben wieder. Mhm. Also dieses sehr abgespeckte. Und deswegen wirkt Yahoo.com eigentlich wie so ein Relikt aus alten Zeiten. Ja, ich kann dir aber, glaube ich, relativ einfach beschreiben, was Yahoo ist. Nämlich Yahoo ist Web 2.0 Ratiofarm. Weil es gibt irgendwie alles auch von Yahoo, aber halt nicht so schön. So funktionsgleich. Es gibt irgendwie Yahoo News und es gibt, es gibt irgendwie Yahoo Personals, es gibt irgendwie, gibt es dieses 360 noch? Ich weiß gar nicht, 360 war ja Google Plus, bevor es Google Plus gab. Ah, okay. Ja, also es gibt irgendwie alles mögliche von Yahoo und nichts davon ist so wirklich super. Ja, irgendwie stecke ich das auch im Kopf immer noch mit Likers zusammen, weil das ja die gleiche Zeit war, als die nach oben gekommen sind. Ja, die Suchergebnisse sind ja mittlerweile auch nicht mehr von Yahoo selber, die kaufen sie auch ein mittlerweile. Ja, ich habe heute den Wikipedia-Artikel ein bisschen durchgeguckt und dann bin ich da hängen geblieben und dann habe ich auch aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte, wo Microsoft eine Allianz mit Yahoo gemacht hat, damit Microsoft die Suchergebnisse von Yahoo kriegt. War das nicht andersrum? Also mittlerweile ist es, glaube ich, andersrum. Ja. Mittlerweile ist Yahoo, glaube ich. Apropos Bing. Weißt du, wie sich Bing entwickelt hat? Benutzt du das hin und wieder? Weil der Ansatz war ja nicht ganz scheiße. Das geht wohl weiter. Ich habe jetzt irgendwie letztens nochmal gelesen, dass sie da jetzt gerade nochmal massiv Arbeit reingesteckt haben und das nochmal irgendwie besser gemacht haben. Was, keine Ahnung, was die Metrik für besser an der Stelle ist. Aber. Weil, wenn man sich so ansieht, was jetzt Apple mit Karten gemacht hat, ich meine, YouTube und die Suche sind ja noch mehr oder weniger unangetastet. Du kannst auf dem iPhone auch die Suche umstellen, aber ich weiß jetzt nicht auf was. Schon auf Bing. Auf Bing auch mittlerweile, ja. Okay. Aber eigentlich wollten wir ja über die neue CEO von Yahoo reden, nämlich Marissa Mayer. Die kennt der eine oder andere vielleicht von Google. Da war sie irgendwie Vice President of Software Gedöns oder so. Und hat irgendwie vor 5 Jahren, glaube ich, maßgeblich an dem Google Redesign von der Search mitgemacht und war da irgendwie federführend, dass das irgendwie alles so clean aussieht, wie es heute aussieht. Und war dann irgendwie eine Zeit lang so gefühlt auf dem Abstellgleis bei Google Maps. da hat man dann wenig von ihr gehört. Sie ist jetzt irgendwie in der letzten Reorganisation auch nicht befördert worden, so bei Google. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie jetzt gesagt so, jetzt war ich hier irgendwie 10 Jahre bei Google oder was auch immer, wie lange, ich weiß gar nicht. Also es waren bestimmt 10 Jahre. Jetzt gehe ich mal zu Yahoo und versuche da irgendwie dieses doch schwer leckgeschlagene Kreuzfahrtschiff, das Yahoo ist, irgendwie nochmal vor dem Sinken zu retten. Aber ich habe meine Zweifel. Aber der Artikel, den du mir da gezeigt hast, der hat sie ja relativ gefeiert. Und auch gesagt, okay, jetzt hat Yahoo endlich mal eine Person von Format da bekommen. Ja, also wenn jemand diesen Kahn noch aus dem Wasser bekommt, dann möchtest du Maya wahrscheinlich, aber ich habe meine Zweifel, ob es nicht schon zu spät ist. Also wenn du dir so Yahoo anguckst. Ja, was heißt zu spät? Ich meine, die große Frage ist doch, was wollen sie? Was wollen sie sein? Ja. Das ist das Yahoo-Problem seit 10 Jahren. Ja, web.de ist so ähnlich, oder? Gibt's das noch? Web.de gibt's schon noch. Keine Ahnung, was die. Also so halt dieser Portalgedanke. Ja, wobei web.de ist halt schon relativ klar, die machen halt in der Hauptsache E-Mail und ein bisschen außenrum. Ja, und diese Portalfunktion hat ja auch ein bisschen Facebook übernommen. Ja. Das ist also eins der Hauptprobleme. Und du kriegst deine Nachrichten dann auch noch personalisiert sozusagen von deinen Freunden zugepusht. Ja, das haben sie ja mit 360 irgendwie versucht, aber das hat ja irgendwie keiner angenommen. Das war wie gesagt, sowas wie Google Plus, so ein Social Network, aber das hatte irgendwie noch viel weniger Adoption Rate als Google Plus. Naja, also es wäre zu wünschen, dass Marissa Mayer den Kahn irgendwie aus dem Dreck noch rausbekommt, aber ich habe wenig Hoffnung. Ich würde sagen, es wäre zu wünschen, dass wir ein paar mehr Internet-Player hätten. Ja. Aber du brauchst natürlich auch ein Produkt dazu. Das ist richtig, ja. Ja. Das einzige Produkt, das Yahoo hat, das irgendwie nicht ganz scheiße ist, ist Flickr. Und das ist ja irgendwie auch auf dem absteigenden Ast momentan. Da gab's ja, das geht schon sehr schnell. Ja, das, da gab es ja diese lustige Kampagne, so mit Dear Marissa Meyer, please make Flickr awesome again, the Internet. So, war so eine Single-Purpose-Webseite. Und Flickr hat jetzt darauf geantwortet. Und no! So ähnlich. So, we are trying to make Flickr awesome every day. If you want to help us, please apply here. Und halt so Flickr/jobs. Also so quasi, wenn ihr uns helfen wollt. Dann Sie verstehen Flickr aber nichts von Social Media. Ja, also ich fand das ganz nett so als Antwort darauf. Also es war schon, also was die Kommunikation angeht, war das schon ganz lustig, aber ja. Ich weiß nicht, das ist so, bitte macht's wieder toll. Nein, wir machen die ganze Zeit toll. Ja, also, mal sehen. Awesomer again. Wir working on making Flickr awesomer. So war, glaube ich, die Aussage. Also die ganze Zeit machen sie es cooler. Und naja, also davon merkt man in den letzten Jahren halt wenig. Ja. Aber mal gucken. Ich war nie ein Flickr-Nutzer, bin auch kein Instagram-Nutzer. Also ich bin einfach in diesem Fotobereich nicht drin. Deswegen kenne ich mich da leider nicht aus. Ich war ja Flickr-Nutzer der ersten Stunde. Oh. Ja. Und okay. ganz niedrige Flickr-Account-Nummer gehabt. Ich bin ja Serker. Nutzer der ersten Stunde. Nein, nicht wirklich. Nee, aber dieses Netzhipstertum, das müssen wir auch gar nicht weiter ausbreiten, da hast du schon recht. Ja, aber es ärgert mich, seit ich so ein Netzhipster bin, gab es noch keinen Service, der wirklich abgehoben hat, wo ich gesagt habe, okay, das hat sich mal gelohnt, sich sofort zu registrieren. Das stimmt, ja. Ja, vielleicht sind die Zeiten auch vorbei. Das ist jetzt alles Facebook. Nee. Da gab es auch irgendwie einen Artikel, dass Facebook stagniert, wobei dann gleich die Twitter-Häme kam. Ja, man stagniert, wenn man alles schon erschlossen hat. Hm. Aber ich bin lustigerweise mittlerweile der Überzeugung, dass Facebook wahrscheinlich irgendwann den Zug verpassen wird. Ja, ich weiß nicht warum. So gefühlt wirkt es für mich, aber ich bin einfach auch nicht gut genug drin, um wirklich einen Einblick zu haben und das beurteilen zu können. Aber von außen betrachtet wirkt es für mich wie ein zu langsamer Dampfer. Ja, also ich warte im Prinzip auch auf darauf, dass das Facebook das neue MySpace wird. Aber es ist halt noch nicht abzusehen. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen und dann geht es aber wie ein Knall. Ja, hoffentlich. Ist dann die Frage, was kommt dann? Circa, ich verstehe. Ja, das klingt logisch. Nein, es kommt was man nicht erwartet und was nicht irgendwie, naja, gut. Hm. Sehen Spannung. Wir mal. Was man nicht erwartet, ist Firefox 15. Firefox ist mittlerweile bei absurden Versionsnummern angekommen, habe ich festgestellt. 14 kam gerade frisch raus. Mhm. 15 ist jetzt in Beta. Unter anderem habe ich gelesen, ist eine der Entwicklungsziele für Firefox 15, den Memory Footprint zu reduzieren, was jetzt gefühlt seit 5 Versionen Entwicklungsziel ist, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe Firefox aufgegeben, weil es gefühlt auf dem Mac immer so langsam war. Allerdings, da bin ich auch oft langsam, ist schon wieder ein paar Jahre her, dass ich es aufgegeben habe. Weißt ja, ich habe das halt immer noch so ein bisschen offen, wenn ich Webseiten entwickle und dann mal checke, wie es in Firefox aussieht. Sieht meistens ein bisschen hässlicher aus, gerade weil das Kerning öfter mal schlecht ist. Aber es ist jetzt nicht, also es ist vergleichsweise immer noch langsamer als Chrome oder Safari für mir. Mhm. Ja, aber so, was wir eigentlich sagen wollten, wir wollten Firefox im Prinzip ja loben, weil die machen jetzt Opus in der 15 Beta. Genau, was ist denn Opus? Nee, Opus ist, habe ich mir sagen lassen, von dem Meister des Podcastings und des Audios in Deutschland. Tim Pritlaff. Opus ist die Hoffnung. Opus ist die Rettung. Opus ist das, was man haben will. Opus ist der neue Audio-Codec. Also ist Opus nicht das neue WebM? Nein. WebM. Gut. Opus ist angeblich super, super gut. Und so, was man so an Studien liest und wenn man so ein bisschen reinhört, ist es in der Tat so, dass es ein sehr cooler neuer Audio-Codec ist. Der hat wirklich über die ganze Bandbreite von, ich encodiere jetzt irgendwie Musik zum Hören, bis ich mache irgendwie Low-Latency-Mono-Sprache-Übertragung mit ganz geringen Bandbreiten, richtig, richtig schön elastisch performt und da immer gut klingt und jeweils besser klingt als andere Codecs mit gleicher Bitrate. Ist aber frei. Oder nicht? Oder teilweise. Also es ist ein offener Standard zumindest und es gibt eine Referenzimplementierung. Wie genau das mit den Patenten aussieht, weiß ich nicht. Gut, aber wie groß sind denn die Chancen, dass sich jetzt ein neues Format durchsetzt? Ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass es sehr, sehr lange dauert. Ja, also das Hauptproblem ist halt, denke ich, dass es Chips geben muss, die Opus unterstützen. Ja, also das ist das gleiche Problem, das WebM und WebA da auch hat. Es gibt halt keine Hardware-Decoder. Mhm. Ja, und also gerade für mobile Geräte ist es halt immer noch schon ein wesentlicher Vorteil von AAC und H.264, wenn man auf Video geht, dass es da einfach Hardware-Decoder gibt und die sind halt für andere Codecs meistens unausgereift oder nicht vorhanden. Insofern. Aber der erste Schritt wäre doch, dass die Browserhersteller das erstmal. Der erste Schritt wäre wirklich, dass die Browserhersteller das zumindest auf den Computern, also auf den nicht mobilen Endgeräten unterstützen. Und da sieht es ja jetzt mal nicht schlecht aus. Also Firefox ist ja dann ein Schritt in die richtige Richtung. Es wäre jetzt halt zu wünschen, dass irgendwie entweder Apple oder Google sagt, machen wir auch. Dann, das wäre dann so der, da wo es vielleicht kippt in Sachen Support. Ja, sonst ist das halt wieder nur so eine Insel, dass Opera und Firefox unterstützen jetzt Opus, Chrome unterstützt WebM und WebA und Safari macht irgendwie weiter AAC und dann haben wir da irgendwie noch mehr Codecs und noch mehr Standards, die konkurrieren und wieder kein nichts Gutes. Na, die klassische Vorgehensweise wäre ja jetzt gewesen, dass Dieter Gorni kommt und sagt, wir haben jetzt Opus, den neuen Codec, der viel, viel besser kodiert und deswegen irgendwelche Bits besser klingen und verkaufen euch jetzt die komplette Musik in diesem Codec nur noch und zwar neu, nochmal. Wieso Dieter Gorni? Dieter Gorni sagt doch, das Opus ist Teufelswerk und das wäre Schallplatten. Ja, aber das wäre früher so die Idee gewesen, so wie es mit CD gewesen. Also einfach neuer Codec reicht ja, um alles neu zu verkaufen, weil du hast es ja auf deiner Platte nur als MP3 dann und da hörst du dann 5 Bits raus. Ja, ich höre die Pixel. Pixel. Ja. Ich höre tote Pixel. Ich glaube nicht. Also du hast deine Musik halt mittlerweile schon, zumindest wenn du sie kaufst in der Bitrate, wo du den Unterschied nicht mehr hörst. Also ich weiß nicht, was ist AAC Plus momentan so, was sie da verkaufen? 256 Kilobit. Also da, ich glaube nicht, das ist transparent im Prinzip. Na gut, aber man kann auch goldene Koaxialkabel verkaufen. Insofern. Ja, ich weiß nicht, ob man darüber irgendwie, also was meiner Ansicht nach da am meisten Potenzial hätte, um Opus wirklich erstmal so auf die Agenda zu heben, ist halt ein Skype-Konkurrent mit Opus. Mhm. Ja, weil ich denke, das würde sich besser anhören als Skype. Ah. Ja, eigentlich, da könnte doch Google selber mit den Hangouts mal. Ja, da könnte Google oder da könnte irgendwie so mal das jemand in Mumble einbauen oder was auch immer. Ja, also das klingt ja auch immer wie alte Pumuckl-Kassetten, wenn du irgendwie Mumble anmachst. Ja, das ist die gute Frage. Ich meine, wenn jemand wie Apple kommt und sagt, das ist jetzt unser Format, dann hast du es auch sehr schnell durch. Ja, aber das ist halt, da scheitert es halt momentan noch in den mobilen Geräten, denke ich. Mhm. Und für Musik ist es halt momentan echt nicht interessant. Also es ist halt in der Hauptsache für Sprache, denke ich, momentan interessant. Oder halt für Musikliebhaber, die ihre, keine Ahnung, ihre Bibliothek sowieso alle paar Jahre in einem neuen Format aus Lossless-Quellen neu komprimieren, weil sie das gerne machen. Aber ich glaube nicht, dass das so eine Zielgruppe ist. Also es ist in der Hauptsache schon Sprache, die davon profitieren könnte und halt auch sowohl live als auch aufgezeichnet. Also ich würde im Prinzip gerne auch einen Opus-Podcast haben. Da könnte man halt die Bitrate wirklich auf 30 Kilobit pro Sekunde runterdrehen und das würde trotzdem noch so klingen, wie es halt klingt oder besser. Verstehe. Und das ist halt schön. Ja, da muss man nicht so viel runterladen, da muss man nicht so viel Bandbreite. Naja, mal sehen. Also es ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, dass Firefox das einbaut und wir harren der Dinge und hoffen, dass es genauso wird. Erfolgreich wird wie JPEG 3000. JPEG 3000 hätte ich ja auch gerne. 2000. Das ist ja auch, also da habe ich mich letztens wieder mit beschäftigt, weil ich gerne eine Webseite bauen möchte, die viele Grafiken hat und die große Grafiken hat mit Alpha-Kanälen. Und das ist ja immer noch so ein Rotz. Ja, also, PNG. du hast halt Ping, du hast JPEG und du hast GIF und das war's. Ja, sonst hast du nichts. Ja, und JPEG 2000 halt auch schon wieder nicht. Das ist schon erstaunlich, dass du nicht mal TIFF hast. Ja, TIFF funktioniert, glaube ich, auch nur in 2 von 4 Standardbrowsern, richtig. Mhm. Sehr absurd. Aber so JPEG 2000 Support hast du echt nur in Safari. Okay. Ja. Naja, Alpha-Kanäle und Komprimieren, wer braucht das schon? Ja, aber anscheinend ist das mit den Dateiformaten und Browsern einfach so ein Ding. Ja, das ist halt so ein Durchsetzding. Das ist alles, das dauert und das ist alles schlimm. Naja, wollen wir an der Stelle zu einem fröhlicheren Thema überleiten? Ja, genau. Und zwar du musst jetzt mal kurz überbrücken, weil ich muss den Tweet suchen, damit ich... Ich stelle fest, Marcel wird immer mehr gefangen genommen von der Indie-Gaming-Szene. Ja. Hat sich jetzt da ein Video angeguckt, was ich, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal bei Bits und so empfohlen hatte. Sehr schön. Aber es ist interessant, es hat sich ja auch verjährt. Es ist wirklich interessant geworden, weil du hast den Tweet gefunden, oder? Genau, ich wollte... bloß, ja, das bringt jetzt bei dem Twitter-Namen gar nichts. Also ich wollte mich bedanken bei Mashehu, M-A-S-H-E. Ach, den kenne ich ja. Bitte nehmt doch nicht solche Twitter-Namen. Macht ihr lieber 2 Underscore und dann Gurkentier. Das ist besser. Ja. Ja. Wie, was? Kann man es wenigstens vorlesen. Nein, irgendwas 2 Underscore und was Vorlesbares. Genau, der hat mir einen Tipp gegeben, und zwar einen Artikel über Videospiele und Journey. Mhm. Und ja, Indie-Games, und da war dieses Video mit eingebettet. Den Artikel fand ich auch ganz interessant, den habe ich dir jetzt hier noch nicht reingeschrieben. Kann ich vielleicht auch noch machen. Solltest du. Aber dieses Video habe ich mir dann angeguckt. Okay. Durch die Nacht. Und genau, also es geht um eine Durch-die-Nacht-Folge. Wie war das? Au cœur de la nuit, so im Herzen der Nacht. Genau. Auf Französisch, das ist ja so eine Art Koproduktion. Wo quasi 2 Leute, 2 bekannte Leute, 2 Prominente sozusagen gemeinsam eine Nacht verbringen und irgendwie durch eine doller Großstadt fahren und irgendwie was essen gehen und dann was angucken und so sie miteinander reden und interagieren und daraus entsteht dann so diese Sendung. Ja, und ich hatte diese Sendung schon ein paar Mal gesehen mit Leuten, wo ich gedacht habe, nettes Konzept, aber das funktioniert einfach nicht. Hm. Also die einen haben sich angeschleimt und die anderen haben sich angezickt, aber da kamen keine Dialoge zustande und da war ich sehr positiv überrascht von dieser Folge. Mhm. Ja, es hängt sehr an den Leuten. Also ich habe da auch schon welche gesehen, die nicht funktionieren. Aber so, es gibt 2 mit Christoph Schlingensief zum Beispiel, die haben jeweils großartig funktioniert. Genau. Jason Rohe hat, wie heißt das Spiel? Passage wahrscheinlich. Gemacht, genau. Passage gemacht. Unter anderem, der hat ja einiges verbrochen. Passage, das habe ich durch einen Tipp damals geholt. Das ist dieses Spiel, wo man quasi Händchen haltend durchs Leben läuft und das Leben ist eine links-rechts scrollende Welt. Und es sieht total simpel aus und das dauert irgendwie auch nur 5 Minuten, aber es hat trotzdem eine emotionale Tiefe, die man da nicht vermuten würde. Genau. Und Chris Crawford, der mir überhaupt kein Begriff war, peinlicherweise, der hat ein Projekt gemacht versucht seit 12-14 Jahren ein Projekt zu machen, was mir ein Begriff war, was ich aber auch bloß irgendwann mal so am Rande mitgekriegt habe, und das war Storytron. Okay. Was ich total crazy fand, Chris Crawford hat sich sozusagen von der Gaming-Industrie, der war Spieledesigner, abgewendet und hat gesagt, ich will das pure Geschichten erzählen. Mhm. Ich will endlich den Durchbruch machen im interaktiven Geschichten erzählen. Okay. Und dann hat er ein Projekt angefangen, was den Durchbruch im Geschichten erzählen dadurch machen will, dass es auf Text-Adventures zurückgeht mit einem total komplizierten Engine dahinter, um die aufzubauen. Okay. Also, ich habe mir dieses Projekt angesehen und habe mir gedacht, mein Gott, ist der wahnsinnig. Weil, wenn er Erfolg hat, wird es wahrscheinlich trotzdem nicht besonders toll sein. Hm. Aber kannst du mir das nochmal genauer erklären? Also, Storytron ist einfach, du bist in einer Story-World, wie er das nennt, und kannst einfach durch Sätze zusammenklicken, mit der Welt interagieren und die, okay. Die reagiert dann auf dich. Es ist quasi Sandbox Gaming für Text Adventures. Ja. Okay. Irgendwie so. Also so GTA 4 nur mit Text Adventure. Genau, und in diesem Durch die Nacht erzählt er eben davon, zeigt das dem Rora und der Jason Rora sagt dann, ach, vielleicht sollte ich das mal benutzen, und Chris Crawford sagt dann, nein, benutze es lieber nicht. Anscheinend hat er da schon so ein Bauchgefühl gehabt, denn das Projekt ist jetzt seit, glaube ich, einem halben Jahr oder einem Jahr auf Eis, weil Chris Crawford das Geld ausgegangen ist. Und jetzt wird es noch verrückter, jetzt hat er gesagt, okay, mein Problem war, ich habe das zu kompliziert gemacht, ich wollte ganz viele Welten abbilden, ich streiche jetzt alles weg. Und das Komplizierteste war, diese verschiedenen Story-Paths zu schreiben, weil es ja, wenn man sich so einen Weltenbaum ansieht, da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Das sollen jetzt einzelne Spieler übernehmen. Also es wird dann crowdgesourced sozusagen. Aber es gibt ja nicht in so einer Geschichte nicht bloß interessante Rollen, also gibt es auch Nebenrollen, und aber die Nebenrollen können dann erstmal vom Computer gemacht werden. Also ich weiß nicht, was in seinem Kopf da genau vorgeht. Ich habe es versucht ein bisschen rauszukriegen, weil es interessant klang, aber ich glaube, es ist eine sehr fixe Idee. Das ist eine lustige Geschichte, weil, also das wird mir jetzt auch gerade erst wieder bewusst, Rora hat ja danach, nach Passage und nach dieser Durch die Nacht-Folge, glaube ich auch, auch so ein Storytelling-Spiel gemacht. Und zwar heißt es Sleep is Death und ist ein Zweispielerspiel, und einer ist der Erzähler und der andere ist der Spieler. Und der Erzähler hat halt quasi so ein Master-Interface, wo er sich Sprites zusammenklicken kann, das und muss eine Geschichte erzählen kann, und der Spieler interagiert dann quasi mit dieser Computerwelt, die aber quasi live gerade von dem Erzähler erschaffen wird. Das ist auch ein sehr lustiges Konzept und funktioniert erstaunlich gut. Kann man sich auch so ein paar Wenn man diese eine Szene sieht aus dem Durch die Nacht, dann könntest du denken, das ist genau in dem Augenblick entstanden. Ja, genau. Ja, das klickt bei mir auch gerade so zusammen. Ja. Aber das ist definitiv, das ist was erfolgreich zumindest funktioniert hat. Also es war jetzt auch eher so ein Indie-Ding und fand jetzt nicht großartig Beachtung außerhalb der Indie-Szene. Ein Indie-Indie-Spiel, oder? Ja, Rora ist ja schon der Indie unter den Indies. Also, ja, da ist Passage. Jetzt hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen bekannter geworden. Ja, aber das ist trotzdem so diese Künstlerecke. Ja, ja, also okay. Es gibt halt so die erfolgreichen Indies, wo du sagst, irgendwie, da gehört im Prinzip Journey noch gerade so dazu. Ja, oder Super Meat Boy, Polytron mit Fez und dann so. Dann sind wir bei den Indies schon so wie bei der Musik, der Begriff Indie ist. Ja, also ja, das, da gibt es sowieso. Eigentlich total kommerziell, aber halt da gibt's, nicht. Ja, ja. Da gibt es ganz groß Streit auch drüber, was jetzt Indie bedeutet. Und da kann ich auch an der Stelle einen Artikel verlinken, den ich gerade im Kopf habe. Aber es ist definitiv so, dass Indie als Label halt sehr breit ist. Mhm. Oder es wird gestritten drüber, was Indie ist. Ja, aber so, Rora ist schon so Hardcore-Indie. Ja, sie haben dann auch in diesem Dialog über Fassade gesprochen, was ich auch mal angespielt habe und was für mich gar nicht funktioniert hat. Da war auch die Idee ganz nett, aber... Ja, es ist schon auch sehr Hit und Miss bei Rora. Also, der hat ja irgendwie auch Starfield Sky auf irgendwas, hieß, glaube ich, das letzte, was ich gespielt habe von ihm. Und das war halt irgendwie, es war ganz nett gemacht, weil es war immer so ein Labyrinth, und wenn du irgendwo hingekommen bist, dann hat das irgendwie so weiter reingezoomt. Das war quasi so ein fraktales Spielfeld. Hat mich jetzt nicht so gefesselt. Also ich bin schon der Überzeugung, wenn du solche Inside of Starfield, wenn du solche Welten da betrittst, so wie er das tut, und auf diese Art und Weise, dann musst du eigentlich auch die Misses einkalkulieren, dass die passieren. Ja, definitiv. Weil sonst kannst du, glaube ich, die Hits gar nicht schaffen. Ja. Also in dem Rahmen. Weil das sind ja Konzeptspiele, die relativ auf eine Idee runtergebrochen sind, und wenn die Idee dann sich als Quatsch rausstellt, dann funktionieren sie halt nicht. Aurora hat übrigens jetzt gerade im Ende Mai ein neues Spiel gecrowdfundet auf Kickstarter für den Nintendo DS. Das geht ja jetzt anscheinend richtig, richtig los mit Kickstarter, und auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Das erste deutsche Brettspiel ist jetzt auch gefunden worden. gecrowdfounded. Crowd, so wie ich glaube, ich hatte das schon mal angesprochen vor ein paar Monaten mit dem Limes-Spiel auf Startnext. Okay. Das ist jetzt so bei ein Drittel. Mhm. Da hatte ich auch Probleme, das irgendwie zu founden, weil Startnext ja diese Vorphase hat, die ich wirklich idiotisch also finde. Genau, zu becken. Ja, ja. Hm. Weil es ja diese Vorphase hat. Und jetzt gibt es eine Crowdfunding-Plattform, würde ich jetzt nicht sagen, weil die haben nur dieses eine Projekt bis jetzt gemacht. Okay. Extra für Brettspiele. Mhm. Also die Spieleschmiede. Mhm. Von der Spieleoffensive wird es irgendwie gemacht. Aha. Und das Projekt hat natürlich den großen Vorteil, es ist ein normaler Verleger, der es crowdfunden lässt. Von einem Spiel, wo er gesagt hat, das ist zu speziell, um das einfach so rauszubringen, für eine zu spezielle Zielgruppe, da kann ich sozusagen das Verlagsrisiko nicht tragen. Es gibt zu wenig Leute, die dieses Spiel haben wollen werden. Und deswegen lasse ich das eben crowdfunden. Und das hat innerhalb von 2 Tagen geklappt. Aber auch seltsam im Verlag jetzt schon crowdfunden. Also bei dem Verlag kann ich es verstehen. Okay. Das ist ein recht kleiner. Na ja, gut. Der auch nicht viel Kapital im Hintergrund hat. Das ist übrigens der das Kennerspiel des Jahres gewonnen hat. Okay. Jetzt wird es ihm wahrscheinlich leichter fallen, dann auch so ein Projekt einfach mal anzupacken. Aber gerade in der Zeit davor war das wohl eher schwierig. Aber jetzt schon das Kennerspiel, was ja so eher das für die Hardcore-Spieler ist. Und denen war das dann noch zu obskur. Also das Kennerspiel ist ja Village geworden. Auch von befreundeten Autoren, herzlichen Glückwunsch von hier aus. Das ist recht zugänglich. Okay. Und ich dachte nur, dieser Kennerspielpreis wäre halt eher sowas für so die Core-Gamer sozusagen. Ja, da darf man sich halt auch nicht ganz vertun. Die Jury-Spiel des Jahres achtet, glaube ich, schon noch auf Zugänglichkeit. Und es ist ja ein riesiger Freak-Spielmarkt entstanden oder Vielspieler-Spielmarkt und da geht halt das Niveau bis ganz oben hin mittlerweile. Mhm. Also es gibt Spiele, die sind für den Kennerspielpreis meines Erachtens schon wieder zu kompliziert. Und dieses Eisenbahnspiel, was jetzt gecrowdfunded wurde, das ist halt Express 01 heißt das. Ja genau, basiert halt auf dieser 1800er-Reihe. Mhm. Das sagt uns gar nichts, so als Ding. Ja, muss nicht, wenn man da nicht vorbeigekommen ist. Mhm. Aber es ist halt relativ bekannt, das ist so eine eigentlich ein Genre von Spielen. Okay. Weil so an Eisenbahnspielen kenne ich ja nur Ticket to Ride im Prinzip. Ja, aber das ist ganz lustig, weil Eisenbahnspiele waren vor Ticket to Ride und Transamerika ganz anders besetzt. Okay. Eisenbahnspiele waren was ganz Kompliziertes mit Aktien und blabliblub. Dampfrost ist auch noch eine Ausnahme. Aber das ist eigentlich auch runtergebrochen, so ein Eisenbahnspiel. Ja, ich habe auch den Kommentar gehört über Twitter, dass es schade ist, da macht jemand Crowdfunding und dann macht er so ein 0815-Projekt. Okay. Ja, also, dass man eigentlich mit dem Crowdfunding auch mehr Mut beweisen kann, auch mal was anders zu machen. Wobei, ein bisschen ist es ja so, wenn ich ein Spiel finanziere, was ich nicht finanzieren würde, weil ich sage, okay, da ist das Publikum zu gering. Aber, und das finde ich ganz spannend, ist jetzt tatsächlich, kann ich ein Spiel vielleicht auch anders aufbauen oder Sachen machen, die ich sonst halt nicht machen könnte. Und also du meinst jetzt auch im Entwicklungsprozess irgendwie noch Crowd? Ja, ein modulares Spiel zum Beispiel oder was weiß ich. Oder okay. Ein personalisiertes, keine Ahnung. Mhm. Das ist jetzt in dem Fall auch ein stufiges Modell gewesen. Mhm. Das heißt, wenn bis 15.000 gefoundet wird, dann machen wir es. Wenn bis 20.000 gefoundet wird, dann machen wir noch das extra dazu. Und wenn bis 30.000, keine Ahnung. Ja, so ab 12.500 machen sie es erstmal mit Spielregelerklärvideo und dann bei 18.000 Basiskarten in einem dickeren, noch stabileren Material. So. Und das war ja bei Double Fine. Double Fine. Ja, auch der Fall, aber nicht explizit. Die hatten das nicht vorher gesagt. Ja, ja. So, also das ist bei Kickstarter immer so hinten drauf geflanscht. Genau. Dann, ja. Aber das finde ich auch ganz spannend. So dieses, okay, je nachdem, wie arg ihr das wollt, starten wir das auch aus. Ja, da macht Marion Cole macht da gerade was Lustiges auch. Das ist so eine Sängerin, die auch viele Songs mit Nerd-Bezug hat. Dann ist der Song 2 Minuten länger. Nee. Die macht eine Europa-Tour und crowdfundet die über die Kickstarter. Und die guckt halt, also wenn du crowdfundest, dann bekommst du halt quasi so virtuelle Münzen. Mhm. Also kriegst halt irgendwie so einen Code und den kannst du auf der Webseite eingeben und dann sagen, in welchem Land sie spielen soll. Aha. Und dann kann sie halt sehen, wo ist da das Interesse und mittlerweile ist irgendwie UK, Deutschland und weiß gar nicht, was das dritte war, die sind soweit schon freigeschalten quasi, dass sie da auch wirklich Konzerte macht. Mhm. Sehr lustig. Ja, also da kann man auch dann im Vorfeld ein bisschen mehr auf die Nutzerwünsche eingehen. Mhm. Schön. Jetzt auch für Brettspiele. Genau, das war unser News-Teil, oder? Das war der News-Teil. Ich glaube, das war's im Prinzip. Wir haben die Marcells lustige Tippkiste machen wir danach, glaube ich. Ach, so als jetzt schon mal geteased. Schon mal angeteased. Es gibt noch einen Tipp. Es gibt noch einen Marcell-Tipp. Aber jetzt erst. Den Power-User-Tipp von Marcel. Aber vorher arbeiten wir mal die Audiokommentare ab, die wir hier schon seit Wochen zumindest auflaufen lassen und irgendwie immer zu faul sind, die zu machen. Ja, unser Audiokommentar-Container hat gepiept, genau. Der an unsere Kaffeemaschine angeschlossen ist. Übergelaufen. Und die ganze Kaffeesoße ist mit raus. Und jetzt haben wir ihn entleert oder werden ihn jetzt entleeren feierlich. Genau. Wir fangen feierlich an mit Instacast-Support. Hallo Fanboys, hier ist Glenn aus München. Ihr hattet in den letzten Folgen da aber die Podcast-App von Apple geredet und auch von Instacast. Und ich habe mir 2 Tage vor diese Podcast-App von Apple rauskam, mir Instacast geshoppt, weil ja mit iTunes, wenn man das auf iTunes Match umstellt, man keine Podcasts-Playlisten mehr synchronisieren kann. Und dann hatte ich die nicht mehr auf dem iPhone drauf gehabt. Und da habe ich dann nach einer anderen Lösung gesucht und weil ihr immer so von Instacast geschwärmt hat, habe ich das dann mir geshoppt. Und ich muss sagen, ich bin noch nie so enttäuscht gewesen mit diesem Programm und kann dieses Podcast-Bashing von Apple dann gar nicht verstehen. Mag sein, dass es schlecht ist, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber Instagram stürzt mir so oft ab, friert ein, wenn er im Hintergrund aktualisiert, also wenn er halt neue Podcasts runterlädt. Ich muss so viel manuell machen, das hatte ich früher mit iTunes alles nicht. Mag sein, dass iTunes auch schlecht war. Ich habe mir 2 Wochen Zeit genommen, mein Nutzungskonzept alles anzupassen und das Instacast so zu optimieren, dass es für meine Vorgehensweise funktioniert. Und trotzdem komme ich bei weitem nicht an dem ran, was ich früher hatte. Und es ist wirklich ätzend, wenn das Programm teilweise Minuten oder länger nicht mehr reagiert, weil es irgendwie gerade was aktualisiert. Das macht überhaupt keinen Spaß und es stürzt ständig ab. Und jetzt die ganz neue Version 2.2, die gerade rausgekommen ist, die stürzt sogar bei jedem zweiten, dritten Start irgendwie wieder ab. Ich habe den Jungs mal eine ganz lange Nachricht geschickt mit allen Sachen, die mich da wurmen, aber so wie es aussieht, ich glaube nicht, dass sie das alles gefixt kriegen. Ich bin da sehr enttäuscht und ich muss nach einer neuen Lösung suchen. Und ich bin schon ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich euch da blind getraut habe. Ich weiß nicht, ob meine Podcast-Liste einfach nur zu lang ist. Ich habe da ungefähr 80 Abonnements drin. Die sind aber, glaube ich, nicht alle aktiv. Das ist nicht so, dass jeder Podcaster so aktiv ist. Aber ich habe die Sachen einfach so gelassen. Ich hatte das vorher schon mal mit iTunes bereinigt. Und vielleicht ist er einfach nur mit meinen Anforderungen überfordert. Ich wollte auch noch was zum Tim, der letztes Jahr bei euch war, noch sagen. Der hat ja auch da mitgeredet, als ihr da über das Podcast hergezogen seid von Apple. Ich bezeichne mich als Podcast-Power-User und ich passe überhaupt nicht so rein, wie er Podcast hört. Und da würde ich einfach nochmal zu denken geben, wenn jemand Software schreibt. Es gibt so viele verschiedene Benutzerverhalten und man glaubt immer, man hat die Weisheit gefunden und dabei gibt es Leute, die ganz anders arbeiten. Ne? Und das sollte man immer wieder bedenken und man hat nicht immer recht mit sein, nur weil man für sich das Beste gefunden hat. Okay? Ja, da hat dann auch das Audioboo den Kommentar abgeschnitten. Ist natürlich klar, dass irgendwie, es gibt verschiedene Benutzerverhalten und wenn man Glück hat, findet man die passende Software dazu. Ich muss sagen, ich habe mit Instacast keine Probleme, sonst würden wir es hier auch nicht so abfeiern. Und dass es abstürzen würde oder ewig brauchen würde und nicht reagiert, hatte ich jetzt auch noch nie so wirklich. So, also nicht mehr als irgendwie ein anderes Programm. Also ich habe ja Instacast erst euretwegen draufgeladen. Ich benutze es halt nicht viel. Ich bin auch mit der durch die Bedienung noch nicht ganz durchgestiegen, muss ich ehrlich sagen. Hatte aber dann bei dem wenigen Benutzen, was ich gemacht habe, keine Probleme. Ja, das ist dann auch kein Maßstab. Bei der Podcast-App hatte ich aber massive Probleme. Ja, also deswegen, das muss man also ich bin auch kein anmerken. Instacast-Power-User, ja. Der jetzt Instacast verteidigen würde, weil ich habe damit zu wenig Erfahrung gemacht. Ja, also wenn du mit deinen 80 Podcasts irgendwie auf einen grünen Zweig kommen willst, guck dir vielleicht lieber Pocketcast oder wie die anderen Clients alle so heißen an und versuchst, also du kannst es mit Podcasts von Apple gerne probieren, aber ich glaube nicht, dass 80 Podcasts in dieser App überhaupt irgendwie Sinn ergeben. Aber ansonsten, man muss halt die App finden, die zum Benutzerverhalten passt und offensichtlich hörst du da anderes als ich jetzt zum Beispiel. Jo, kommen wir zu iPhoto. Hallo Fanboys, hier ist mal wieder der Lars aus Köln. Diesmal habe ich eine Frage zu iPhoto. Und zwar geht es darum, dass wenn man Originalfotos bearbeitet, zum Beispiel diverse Gesichter ausschneidet oder doch ein Gruppenfoto behalten will, ob es eine Möglichkeit gibt, da die verschiedenen Bearbeitungszustände in iPhoto irgendwie darzustellen und trotzdem nur eine Originaldatei zu haben. Dass man quasi die ganzen Metazustände irgendwie in einem Album ablegt, quasi. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten melde ich mich beim darauffolgenden Fanboys nochmal, wenn das nicht ordentlich artikuliert war. Tschüss. Ja, also ich denke, die Frage ist halt im Prinzip, ob man sowas machen kann wie Versionen von einem Foto, wie man das in Aperture zum Beispiel machen kann. Also da kannst du halt irgendwie eine Originaldatei haben und drei Versionen davon machen und eine saturieren und die andere schwarz-weiß und die dritte dann, keine Ahnung. Mit iPhoto geht das jetzt nicht, das ist zwar alles auch non-destruktiv, aber du kannst halt immer nur so auf einem Ding arbeiten und das verändern. Kannst es dann wieder zurücknehmen insgesamt, aber so nicht mehrere Versionen von einem Ding anlegen, soweit ich weiß. Also iPhoto finde ich schwierig. Weil ich weiß nicht, wozu ich es benutzen kann. Das ist mir zu langsam, um meine Bilder einfach bloß zu verwalten und dann diese Zusatzfeatures in iPhoto zu benutzen. Hm. Dafür sind sie nicht gut genug. Ja. Habe ich das Gefühl. Das wäre schon ganz schön, wenn das so ein wirklich ein Album- und Sortierding wäre. Ja, also ich verwende halt dafür Aperture mittlerweile. Ja. Aber also ich bin da jetzt auch nicht hochzufrieden mit, aber das funktioniert ganz gut. Oh, das sind glaube ich auch 200 Euro oder sowas. Na gut, also. Ja. Naja gut, wenn man nicht irgendwie so Spiegelreflexfotografie macht, dann ist das auch Overkill. Ja. Naja, geht leider nicht so weit. Wir wissen, wenn wir da falsch liegen, dann werden wir da sicher drauf hinweisen. Was kannst du denn machen? Die Datei duplizieren und ja, klar, gleich benennen? Du kannst es natürlich schon dann irgendwie duplizieren und so, aber es ging ja genau darum, ja, das nicht zu tun. Ja. Ja. Ukidü. Hallo Fanboys, hier ist Robert aus Berlin. Ich arbeite mit verschiedenen Leuten in verschiedenen ehrenamtlichen Positionen. Wir wollen uns besser vernetzen, damit einfach die Arbeit besser wird. Und deswegen wollen wir quasi Word-Dateien, Excel-Dateien, also alles, was man so braucht, um Schriftkram zu haben, besser uns synchronisieren. Dafür bräuchten wir sozusagen ein Programm, eine App, die sozusagen das bewerkstelligen kann, am besten aber auf einem deutschen Server, entweder über WebDRV oder halt über eine App von dem Server. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Rein rechtlich wäre es einfacher, wenn es ein deutscher oder europäischer Server ist. Danke euch. Ja. Macht weiter so und danke euch für diesen netten Podcast. Ja, es macht die Sache natürlich nicht einfacher, dass das jetzt alles ganz datengeschützt und deutsch sein muss. Also das hätte ich ja gesagt, Google Docs und Google Gedöns und dann ist eh gut. Geht dann halt nicht. Ja, also klar könntest du irgendwie so, nee, könntest du auch nicht, das läuft ja dann auch in Amerika im Prinzip. Was man halt installieren könnte, ist ein Etherpad. Ja, da hätte man zumindest mal so was auf einem deutschen Server, mit dem man so gemeinsam Text verarbeiten kann. über WebDAV irgendwie Word-Dokumente synken, hört sich jetzt nicht sehr machbar an. Ja, also könnt ihr irgendwie eine Versionierung bauen und dann mit Plaintext arbeiten. Das klingt jetzt aber auch nicht nach der Zielgruppe, die da im Kopf ist. Fällt dir noch irgendwas ein? Nee, also da steige ich ganz aus. Ja, also das Beste, was mir einfällt, ist irgendwie Etherpad-Instanz oder Etherpad-Lite auf einem deutschen Server zu installieren. Also für mich klang es so, als wäre es wichtig, dass das dann auch Office-Dokumente sind. Ja, da sehe ich halt ganz wenig Land. So. Ja. Und Microsoft bietet da auch keine Lösung? Ja, da gibt es dieses SharePoint-Ding. Aber das ist dann auch wieder amerikanisch, also insofern. Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich kann man sich das auch für irres Geld irgendwie selbst installieren, aber ich glaube nicht, dass das so der Fokus ist. Aber ja, das könnte man sich auch angucken, diese ganze SharePoint-Infrastruktur. Vielleicht heißt die mittlerweile schon wieder anders, weiß ich jetzt nicht, aber als ich das letzte Mal geguckt habe, hieß das SharePoint. Ich habe noch nie geguckt, glaube ich. Ja. Hi Fanboys, ich wollte mal kurz fragen, ob man auch, wenn man nur ein Windows-PC hat, auch iOS-Apps programmieren kann. Ich habe gehört, da gibt es irgendwie Schwierigkeiten. Sollte das gehen, wisst ihr wie? Ja, das war's auch schon. Macht weiter so, vielen Dank. Ciao. Einfache Antwort? Nö. Ja, also man braucht einen Mac. Genau. Und zwar auch, glaube ich, gar keinen so alten. Nee, also Xcode muss da drauf laufen. Ja. So, und das heißt dann im Zweifelsfall halt auch ein aktuelles Betriebssystem muss drauf laufen. Also zumindest Lion, wenn nicht Mountain Lion im Moment. Kann natürlich auch sehr, sehr schnell sein, dass es nur noch Mountain Lion ist. Also gerade mit Xcode 4.5. Aber ja, also du brauchst im Prinzip halt mindestens einen Mac, der Lion kann. Weil du musst eben mit Xcode entwickeln und das gibt es nicht für was anderes. Ja. Und es wird auch das nicht in absehbarer Zeit geben. Nö, da ist kein Druck auf Apple da, dass das irgendwie unter Windows funktionieren muss. Hallo, also zuerst einmal danke für den Podcast und dass ihr jede Woche da wieder High-Quality-Material produziert. Und dann auch schon zu meiner Frage. Und zwar, habt ihr auf euren iPhones eigentlich Schutzfolien oder sowas? Und wenn nicht, habt ihr da Angst, dass das zerkratzt oder von Erfahrung mit Kratzern oder so? Würde ich gerne mal wissen, weil ich selber gerade überlege, ob ich eine Schutzfolie drauf machen soll oder nicht. Danke und tschüss aus Ottendorfer Griller bei Dresden. Ja, ich habe die eindeutige Erfahrung gemacht, bevor dieses iPhone zerkratzt, fällt es runter und geht kaputt. Also ich habe keine Schutzfolien drauf. Ich hatte mal so einen Bumper. Wie gesagt, so ein Bumper kann sinnvoll sein, wenn man Angst hat, dass es halt kaputt geht, wenn es runterfällt. Aber eine Schutzfolie ist, glaube ich, unnötig. Also ich kenne Menschen, die schaffen, dass das ihr iPhone zerkratzt aussieht. Aber ich weiß nicht, ob da eine Schutzfolie geholfen hätte. Also ich persönlich hatte noch nie ein Problem irgendwie mit iPhones und zerkratzen. Außer die Kameralinse. Das ist aber auch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ich hatte das irgendwie ohne Hülle immer in der Hosentasche und das Einzige, was zerkratzt ist, ist wirklich die Kameralinse gewesen. Also mein iPhone 4 war das, glaube ich. Aber so alles andere eben nicht. Ja, und ja, also Schutzfolie halte ich für ESO-Kram und macht im Zweifel halt irgendwie die Touch-Performance schlechter, als sie sein könnte. Und hilft nicht viel. Also zumindest so. Also ich habe mein iPhone noch nicht zerkratzt bekommen. Naja, beim 3GS war das schon nicht sehr hübsch. Dieses Plastik, das schrabbelt schon ganz schön ab. Aber ach so, das hinten drauf, das jetzt Plastik. Von den Fingern, ja, oder? Ich denke, wir reden von Glas auch in der Hauptsache, was zerkratzt. Und nee. Also du brauchst keine Angst haben. Im normalen Gebrauch wird es dir tatsächlich eher kaputt gehen, als dass es zerkratzt. Es fällt eher ins Klo, als es zerkratzt. Also ich habe aber mein iPhone schon in einer anderen Tasche als meine Schlüssel. Also so absurd bin ich da nicht. Du auch nicht? Okay. Aber das ist ja jetzt Glas. Also ja. Gorilla-Glas. Gorilla-Glas? Ja, ja. Das heißt doch irgendwie Gorilla-Glas. So. Ah ja. Muss ich mal in den Zoo mitnehmen. Das Ja, also Schutzfolie im Zweifelsfall eher unsinnig. Hallo liebe Fanboys, ich bin der Icke und ich habe da mal eine Frage. Und zwar derzeit reden sie alle, dass das neue Jailbreak draus ist. Jailbreak für iPhone und iPad. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das mal machen sollte, installieren sollte oder nicht. Die Frage ist, wie ist eure Meinung dazu? Sollte man es machen? Ist es wichtig? Erweitert es das iPad und das iPhone an den richtigen Stellen oder braucht man es eigentlich nicht? Ja, für eine Antwort wäre ich dankbar und toller Podcast und macht weiter so. Danke, ciao. Ja, Marcel. Also so viel ich weiß, war das Jailbreak nur wichtig, damit man das iPhone betreiben konnte, bevor es in Deutschland erhältlich war. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also Simlock-Gedöns und so Kram, aber wenn du keine Raubkopien laden willst, dann ist Jailbreaken im Zweifelsfall relativ überflüssig, finde ich. Also es kann natürlich sinnvoll sein für bestimmte Apps. Die Erfahrung zeigt aber, dass du mehr Probleme dir einhandelst. Ja, also da installiert man sich dann halt irgendwie Code von irgendjemand aus irgendwo, der sich da mal irgendwie über ein Wochenende in iOS reingehackt hat und jetzt im Hintergrund irgendwie Software laufen lassen möchte. Natürlich gibt es auch Software wahrscheinlich, ich habe jetzt mit Jailbreak keine große Erfahrung, ich kriege nur immer die Problemfälle mit, weil die halt dann bei mir aufschlagen und Support wollen für Carcassonne, wenn sie im Hintergrund irgendwie Scheiße laufen haben, die das ganze Betriebssystem kaputt macht. Sicherlich gibt es da auch Software, die jetzt qualitativ nicht ganz schlecht ist. Es gibt aber halt auch ganz viel Software, die qualitativ echt unter aller Sau ist und die man sich dann installieren kann und sich damit irgendwie so die ganze iPhone-Experience schön kaputt macht, weil so das läuft halt dann so und macht halt irgendwie so alles ein bisschen langsam und gedönsig. Ich persönlich wüsste nicht, für was ich ein Jailbreak brauche. Es gibt bestimmt immer Funktionen, wo man sagt, dass da hätte ja, ich hier irgendwie so im Dock noch ein sechstes oder ein fünftes Icon oder irgendwie nee, so. Nee, das wäre für mich wirklich kein Grund. Aber es gibt ein paar Limitationen einfach. Mir fällt jetzt auch gerade nichts ein, aber das gibt's. Meine Antwort wäre fast, sich dann zu überlegen, ob man sich ein Android holt. Ja, also wenn man da, ich glaube auch, dass das die richtige Antwort ist, wenn du unbedingt jailbreaken musst, weil sonst irgendwie du das Gefühl hast, dass das Telefon nicht das tut, was du willst, dann kauf dir halt lieber ein Android. Weil da ist halt wirklich offen. Und da kannst du dann auch Stunden zubringen, mit irgendwelche Distries und Mods zu installieren und das so aufzubauen, wie es sein soll. Und das ist so das Linux-Schraubertum unter der Telefon. Ist es echt so schlimm? Ist es echt so schlimm? Ja, es kann so, also du kannst halt, wenn du willst. Also Linux ist ja auch nicht so schlimm. Weil Linux muss ja auch. Nee, also mittlerweile auch nicht mehr. Dann klickst du halt irgendwie auf Installieren bei Ubuntu und dann hast du da was. Aber du kannst halt, wenn du willst, du kannst da unten reingraben und ja, aber alles. Moment, ich kann auch nicht macOS installieren, dann habe ich was und dann bin ich zufrieden, sondern dann brauche ich Programme und. Ja, aber du kannst zum Beispiel schon wieder, also du kannst halt viel weniger customizen, als du unter Linux customizen kannst. Du kannst deinen View-Manager nicht ändern und so. Ja. Das ist klar, aber ich frage mich halt immer, wie ist der zweite Schritt? Ich meine, bei Android hast du den Store auch. Ja, also hast du viele Stores sogar. Ja, also das ist kein Problem, den zweiten Schritt zu machen bei Android. Nee. Also selbst wenn du keine Ahnung von irgendwie rumschrauben und so hast, kannst du bei Android dein Phone bestücken mit Software, die du haben willst. Solltest du hinbekommen, ja. Und das ist bei Linux auch so mittlerweile. Ja, jein. Also man muss schon ein bisschen. Ach, sag am liebsten nichts, weil du trittst eh bloß ins Fettnäpfchen. Ich weiß es ja, also ist halt die Frage, was du, also das Wesentliche ist halt mit dabei im Prinzip. Ach so. Ja. So, und wenn du dann was nachinstallieren willst, ist mittlerweile auch einfacher. Ich weiß jetzt gerade nicht so, was für dich im Kopf so die Anforderung ist, wie einfach es sein muss, dass du sagst, das ist jetzt keine Hürde. Aber es ist schon auch einfacher geworden im Vergleich zu vor 5 Jahren. Ja. Ja. Gut. Hallo Fanboys, da ist mal wieder der Andreas aus der Nähe von München. Ich habe leider wieder ein Problem, diesmal betrifft es meinen Download-Speed von meinem iMac. Bei mir ist es so, ich habe eine 16 Mbit DSL-Leitung von der Telekom hier liegen und seit circa einem Monat ist es so, dass wenn ich eine halbe Stunde, Stunde im Internet unterwegs bin und was runterladen will, mein Download-Speed irgendwo so bei 3, 4, maximal 5 Mbit liegt. Mein Netzwerk sieht folgt aus, ich habe eine alte Fritzbox, eine 3160, die als Modem dient. Gleichzeitig macht sie ein B&G WLAN auf für meine alten Geräte. An der Fritzbox hängt ein 100 Mbit Kabel zu einer AirPort Express. Die macht dann ein Draft-N-WLAN auf und die verbindet sich kabellos mit einer Time-Capsule, an der dann mein iMac hängt. Das Ganze ist so, die Fritzbox steht im Keller, die AirPort Express im ersten Stock wird mit 100 Mbit Kabel versorgt und kabellos dann im zweiten Stock eine Time-Capsule. Meistens ist es so, dass ich wenn ich den iMac neu starte, zu 90% das Problem behoben habe. Das heißt, dann habe ich wieder schöne 14, 15 Mbit Download Speed, aber in den restlichen 10% der Fälle muss ich mein komplettes Netzwerk neu starten. Das heißt, Fritzbox an und aus, AirPod Express anstecken, abstecken, Timecapsule ab und anstecken. Betriebssystem ist macOS Lion, eine neueste Version müsste 10.7.4 sein. Vielleicht habt ihr für mich einen Tipp, woran das Problem liegen kann. Neu aufsetzen würde ich ihn ungerne, aber wäre ich auch bereit zu tun. Aber ich denke, es muss ja irgendwo anders dran liegen. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wäre echt super. Danke, macht weiter so und bis demnächst. Ciao. Ja, also so aus dem spontan fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sage, so daran liegt's. Ich würde jetzt eher mal erst dazu raten, mehr Debugging zu machen und zu gucken, was man noch also ausschließen kann als Ursache. Also vielleicht irgendwie noch einen Freund einladen mit seinem Rechner und den mal ins Nest lassen und schauen, ob das bei dem dann auch auftritt mit Zeit oder nicht. Und ob es halt an der Leitung im Prinzip liegt, was da so rauströpfelt, ob man wirklich einen Reconnect mit dem Modem machen muss, damit das dann wieder geht. Was ja jetzt passieren kann, wenn du den Mac neu startest, theoretisch, ja. Muss nicht, wie, aber wie hängt der Mac am Ende dran? An der Time Capsule oder am AirPod Express? Ja, gute Frage. Weiß ich auch nicht. Also, habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Schwierig da zu helfen jetzt. Also ich hab auch das seltsame Problem, dass mein Netz gefühlt immer langsamer wird mit der Zeit. Echt? Oder immer unzuverlässiger wird. Aber vielleicht liegt es einfach an den Geräten, dass die Geräte einfach mehr werden mit der Zeit. Also ich kann solche Probleme, habe ich persönlich noch nicht am eigenen Leib erfahren, dass irgendwie so ein Netzwerk langsamer würde. Nee, ich habe einfach das Gefühl, ich habe jetzt im Schlafzimmer schlechteren Empfang, als es früher war. Na gut, also das kann ja passieren, weil dann hat der Nachbar halt irgendwie ein neues Netzwerk aufgemacht und dann hast du einen schlechteren Empfang. Ja, also die Strahlenverseuchung in Sachen WLAN in München, die nimmt ja zu. Das merke ich bei mir auch so ab und zu. Also gerade letztens hat meine Time Capsule jetzt irgendwie auf einen anderen Kanal umgeschaltet automatisch, weil irgendwie der wo sie war, dann voll war. Oh. Also das ist ein Ding, aber ich glaube, das ist jetzt hier eher nicht das Problem. Also gerade wenn er sagt, so, das wird langsamer und wenn ich den Mac neu starte, wird es wieder schneller. Ja, das stimmt. Also die Frage ist, läuft da vielleicht auch irgendwas, was runterlädt? Und also wie misst er die Bandbreite, die dann doch durchgeht? Ja, es geht Time Machine an. Ja, oder es geht Time Machine an. Also das war halt für mich teilweise, da ist das, das ist ein guter Punkt, so ja. In den Keller gegangen. Also gerade wenn du halt wenig, also wenn du über Wi-Fi drin bist und Time Machine angeht, dann hast du halt von diesem Wi-Fi-Kanal schon relativ viel zugehüllt mit Time Machine. Und dann kommt halt aus dem Internet auch nicht mehr so viel raus, weil dann ist halt die Schwachstelle gar nicht das Internet an der Stelle, sondern so dein Wi-Fi-Dings. Also da mal drauf achten, ob das Pfeilchen sich dreht, ansonsten vielleicht die Nachbarswohnung mieten. Genau, so alles außenrum leer mieten, damit man Platz hat für sein Wi-Fi. Ja, und dann haben wir noch einen und dann haben wir es hinter uns. Hallo Fanboys, Nikolas hier aus Kummerfeld. Ich melde mich erneut mit einer Frage bei euch als Audiokommentar. Und zwar geht es um Folgendes. Ich möchte im Haus beziehungsweise eventuell bald in einer Wohnung ein Netzlaufwerk haben. Ich hatte mir das schon mal angeguckt, zum Beispiel irgendwie, glaube ich, das MyBook Live von Western Digital würde schon ganz gut eigentlich in das Setup passen, was ich plane. Bin mir da aber eigentlich noch nicht genau sicher, deswegen der Audiokommentar. Ich will Folgendes machen. Ich möchte eine zentrale Festplatte haben, 1 bis 2 Terabyte groß. Da soll einmal das Time Machine Backup drauf landen vom Mac Mini und vom MacBook. Und ich möchte die Möglichkeit haben, da ich an einigen Stellen, wo ich wohne, also in der Wohnung, AirPod Express aufgestellt habe, da Boxen rangemacht habe, möchte ich halt die Möglichkeit haben, über AirPlay da die Musik drauf zu streamen. Da hatte ich auch schon mal daran gedacht, einen Mac Mini anzulassen und den halt als irgendwie als Media-Server gewissermaßen zu verwenden. Weiß jetzt aber nicht, ich hatte auch schon mal gelesen, dass dieses MyBook Live einen iTunes-Server integriert hat. Heißt das, ich könnte nur diese Festplatte halt am Router anschließen und von da direkt per AirPlay streamen? geht wahrscheinlich nicht. Also wäre wahrscheinlich das am Router, den Mac Mini, der eh am Fernseher als Rekorder etc. hängt, anlassen, der greift zu auf die MyBook Live und darüber könnte ich dann streamen über AirPlay. So stelle ich mir das gerade vor. Ja, trotzdem zur Sicherheit frage ich halt nochmal nach. Wisst ihr das, wie das genau funktioniert? Wahrscheinlich wisst ihr das, schätze ich mal. Habt ihr andere Möglichkeiten, andere Lösungsvorschläge für das, was ich erreichen will? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu unverständlich. Natürlich toller Podcast etc. pp. Ein bisschen Lobhudelei muss ja schließlich immer sein. Macht weiter so. Ciao. Ja, danke. Ich denke nicht, also ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen vorher auch geguckt, ob dieses MyBook Live irgendwas selber abspielen kann und streamen kann an der AirPort Express. Das sah jetzt nicht so aus. Also es gibt wohl mehrere Leute, die haben das an der AirPort Express halt hinten angesteckt als Festplatte. Also aus sich heraus Musik erzeugen, sieht jetzt nicht danach aus. Insofern bräuchte es da auf irgendeine Art und Weise einen Media-Server. Ob du da jetzt so ein Western Digital, wie heißt das Ding? Wir nennen das immer nur den Gral. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Viech heißt. Naja, egal. Das können wir an der Stelle auch verlinken im Zweifel. Also irgendwas braucht es halt da im Prinzip, was diese Musik abspielt. Ich glaube, das MyBook Live kann das nicht. Ja. Meine erste Intention wäre gewesen, irgendwie so Time Capsule, aber das ist jetzt auch nicht, da hast du auch keinen Media Server, da hast du auch nur so im Prinzip eine Platte, auf die du das Time Machine Backup machen kannst und halt auch Musik drauflegen könntest, aber dann bräuchtest du auch wieder irgendeinen Rechner, der diese Musik auf irgendwelche Boxen legt. Hast du noch eine Idee? Was macht jetzt das Apple TV, was sonst in solchen Zusammenhängen immer das Apple TV. Könnte das Apple TV das? Kann das Apple TV irgendwie auf Platten zugreifen? Keine Ahnung. Wenn die per AFP geshared sind, geht das, glaube ich. Aber Apple TV extra nur für Musik abspielen, ist natürlich auch ein bisschen dekadent. Tja. Ja. Also uns fällt da an der Stelle jetzt auch keine sinnvollste Lösung ein. Time-Capsule geht's ja auch nicht. Nee. Weil die ist ja auch dumm. Die ist auch dumm. Alles dumm. Also du brauchst schon einen Rechner, der das macht. Ja, ein Rechner oder so eine kleine Box zumindest, die hat so, oder ja, sowas Box, macht. Ja. Ja, aber damit sind wir dann auch am Ende der Hörerkommentare angekommen. Vielen Dank. Kommen zu unserer großartig schon bereits angeteaserten Rubrik Marcells lustige Tippkiste, oder? Marcells lustige Tippkiste. Sag ich doch. Und zwar hat er heute einen Tipp zum Fenster wechseln. Genau, der Alt-Tipp. Sagen alle, aber es kommt gar kein Alt drin vor, sondern ein Command, beziehungsweise die Apfeltaste. Und zwar Apfel, Spitze, Klammer. Kleiner. Oder Apfel, kleiner, gleichzeitig drücken, wechselt innerhalb einer App die Fenster. Ja. Und das aber ist auch nur auf deutschen Tastaturen im Übrigen. Okay. Aber es gibt den. Es gibt den passenden auch auf der englischen Tastatur. Ich habe vergessen, wie er funktioniert, aber es gibt ihn auch. Wow. Aber Apfel kleiner ist so auf der deutschen Tastatur bei den meisten Programmen der Shortcut, wie man da wechselt. Ja, und das ist jetzt so ein typischer Shortcut. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich kannte ich den sogar mal oder ihr habt ihn mal genannt oder so, aber das ist so einer, wo ich mir denke, scheiße, warum hast du diesen Shortcut nicht gelernt? Weil du hättest ihn in den letzten 15 Jahren sicherlich 10.000 Mal angewendet. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, manche Fenster in Safari dann doch als neues Fenster zu öffnen und nicht als Tab. Weil der Tab-Wechsel-Shortcut ist nämlich komplizierter. Verstehe. Und ich musste jetzt ganz viele Daten in eine bestimmte Datenbank einpflegen über Safari. Und da war es ganz gut, das, was ich auf Safari normal lese oder wenn ich recherchiere, fensterlich zu trennen von dem, was ich in dieser iTunes-Datenbank habe. Und dann konnte ich zwischen den beiden schön hin und her schalten. Verstehe. Oder klassische Situationen, in Safari geht ein Pop-up auf irgendwo. Manchmal im Hintergrund oder keine Ahnung, die kann man damit auch sehr schön finden mit der Tastenkombination. Verstehe. Und killen. Ja. Also Apfel kleiner und dann Apfel W zum Schließen. Merkt euch den. Und ich hoffe, ich merke ihn mir auch, weil wenn ich ihn mir nicht merke, werde ich ihn sicherlich in 30, 40 Folgen mal wieder als Tipp bringen. Das könnte passieren, ja. Ich hatte das Gefühl, wir hatten das auch schon mal, aber wir haben ja auch hin und wieder neue Hörer, die nicht von Folge 1 an. Anfang. Ja, aber wir hatten es auf jeden Fall noch nicht als Teil von Marcells lustiger Tippkiste. Sehr schön. Ist ja auch mal was Neues. Jo. Ja. Genau, und jetzt kommt Martins lustige Konsumkiste. Genau, wir haben ganz wenig diese Woche nur. Ja. Und auch was total Unsinniges, aber wir haben das zumindest mal hier. Genau, jetzt Ton an. Genau, Ton an. Wir haben eine seltsame App gefunden, die heißt Chirp. Ja, so wie das, was die Vögel machen, auf Englisch. Und was diese App macht, ist, man kann da Links, Bilder, Text auf eine Webseite hochladen und eine Kurzurl dafür quasi dann zurückbekommen, ja, was jetzt an sich nichts Ungewöhnliches ist. Das kennt man von Cloud-App oder Dropbox. Im Prinzip kann das was Ähnliches auch. Was gibt es da noch so für Hochladeservices? Gibt es auch ein Upload-It oder wie sie alle heißen? Ja, also das gibt es schon länger. Was diese App jetzt besonders macht, ist, diesen Link, der dabei rauskommt, den übersetzt sie in einen Tonfile, also einen Soundfile, und spielt ihn ab und kann auch erkennen, wenn eine andere App im gleichen Raum diesen Sound abspielt. Das ist eine iPhone-App und iPad läuft es wahrscheinlich auch, habe ich es gar nicht ausprobiert. Aber du kannst jetzt quasi hier, ich habe hier ein Bildchen sagen und dann kann ich den Knopf drücken, ja, und dann macht das irgendwie Sound. Und bei Marcel kommt das dann an. Und dann kommt es bei mir an. Und der lädt dann diesen Link. Und genau. Und das, bei dir kommt es jetzt nicht an, oder doch? Hat das geklappt? Doch, das kam bei mir auch an. Ja, und das könnt ihr jetzt auch jeweils gucken, was das jetzt war, wenn ihr euch auch diese seltsame App installiert. Und das ist jetzt irgendwie relativ unspektakulär für euch, wenn ihr nicht seht, was passiert. Deswegen müsst ihr an der Stelle auch pausieren und die App runterladen. Aber ich finde es eine ganz nette Spielerei. Also, ja, wir haben schon überlegt, ob wir die Shownotes so machen, weil die Podcast-App so schlecht ist. Genau, so, statt Chapter Marks, so einfach hier so jedes Mal. Ja, aber. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass es dumm ist, weil da brauchst du ein iPhone zum Anhören und das andere zum Chirpen. Nee. Nein. Du kannst ja gleichzeitig abspielen und aufnehmen mit dem iPhone. So, es läuft im Hintergrund. Der aber, du kannst abspielen und dann Chirp laufen lassen. Das muss ich auch. Das sollte funktionieren. Das muss ich ausprobieren. Am besten mit dem Podcast hier gleich ausprobieren dann. Genau. Wir wissen jetzt auch gar nicht, ob es die MP3-Kompression überlebt, dieses Gezirpe, aber das wird sich dann zeigen. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Ansonsten seht ihr lustige Bildchen und Texte. Ich fand das eine ganz nette Spielerei. Also man muss sich bewusst sein, man lädt da das ganze Zeug natürlich wieder auf einen Server hoch. Es ist nicht so, als dass man wirklich diese Daten überträgt durch dieses Chirpen, sondern man überträgt halt wirklich nur den Link zu den Daten, was das Ganze halt ein bisschen weniger cool macht, als wenn das jetzt wirklich nur so autark Datenübertragung wäre. Aber dann wäre es halt auch viel länger, dieses Chirpen. Genau, was ich aber gerne wüsste, ist, wie lange bleiben die auf dem Server? Also, dass sie da irgendwie öffentlich rumliegen, ist ja klar, weil du brauchst bloß den Ton abspielen und dann kann jeder das hören. Also Nixon hätte wahrscheinlich Chirp benutzt. Das ist jetzt eins vor Godwin, oder? Also wie lange bleiben die da, diese Daten? Bleiben die für immer da oder werden die nach einer gewissen Zeit gelöscht? Das wäre schon noch interessant zu wissen. Dollar Short Uri Halbwertszeit. Also und egal, ob sie da runtergeworfen werden oder nicht, sicher ist das Ding nicht. Also ladet da nichts hoch, was ihr nicht auch Dings twittern würdet. Genau. Offen. Ja. Genau. Ja. Aber ich finde es eine nette Spielerei und das ist so ein Party-Dings für stille Partys, wo die Musik nicht so laut ist. Da kann man das irgendwie den anderen Nerds zeigen und dann seltsam Zeug mitmachen. Ja, oder wenn man auf dem Anrufbeantworter einen Link verschicken möchte. Stimmt. Leider hat kaum noch jemand einen Anrufbeantworter. Ja, stimmt. Aber wir finden irgendwie einen seltsamen Anwendungsfall dafür noch. Wir machen uns da noch Gedanken. Falls jeder jemand vom dritten Programm zuhört, der kann eine Fernsehsendung machen, wo dann am Ende diese Töne übertragen werden. Oh ja, ganz gute Idee. Programmcode. Oh ja, super. So nicht abtippen zu müssen. Nein, aber was ich richtig toll fände, ist, wenn der tatsächlich meinetwegen 5 Minuten piept und da Daten übertragen würde. Ja, wir könnten so einen C64-Datasette-Modus bauen fürs iPhone. Ja. Sodass einer dann Play drückt und der andere Record und dann wird da Daten hin und her gepfiffen. Ja. Ja. Ja, aber das ist dann ein Fernzielprojekt, das wir eher mittelfristig oder langfristig realisieren, TM. Bis dahin gibt es aber noch einige Podcasts von uns, nämlich nächste Woche wahrscheinlich, wie so üblich. Jo. Diese Woche gibt es aber keinen mehr, weil wir am Ende des Podcasts angelangt sind und uns verabschieden von euch. Genau, und am Ende der Arbeitswoche. Ja, bis dann. Der Fahnenstange. Ciao, ciao. Internet has begun. Hollywood is in control of politics. The government is killing innovation. Don't let them get away with that. I have a dream, like Dr. King. This is the time to stand up and fight. By any means, if we don't do anything, they will just blame it on the copyright. Keep this movement. If you can't block, tweet. If you can't tweet, like. But by all means, keep sharing. But just a song.